All'inizio di questo nostro brevissimo ma condensato, senza molti margini, spessissimo, cioè pieno di spessore incontro, avevo segnalato che l'idea di trattare questo tema è venuta proprio dal contatto con i quattro volumi dell'opera di teologia pastorale curati dal professor Zulehner, e in particolare dal quarto volume, della quale opera io stavo lavorando per preparare una recensione sulla rivista Studio Patavina. Ecco, noi abbiamo qui il protagonista, il lupus in fabula, il responsabile in positivo ma non in negativo di tutto quello che abbiamo detto in questi giorni, ho detto solo in positivo. Lui si gloria, non so se faccio un peccato di superbia, di essere professore alla prima cattedra del mondo di teologia pastorale sotto Maria Teresa d'Austria. Ma non so se lei sa che la seconda cattedra, la prima italiana di teologia pastorale, è stata gestita a Padova proprio per volontà di Maria Teresa dal professor Zabeo, sul quale un nostro professore del seminario ha fatto la sua tesi di laurea. Adesso non so se sia, quindi vede, lei è imparentato con noi, cioè diventato fratello nostro, anche a motivo della cattedra di teologia pastorale. Quindi io sono molto contento di averla tra noi, perché anche leggendo il suo libro, i suoi quattro volumi, ho notato con soddisfazione che anche in Germania fanno una teologia non solo piena di citazioni e di riflessioni astratte, ma anche narrativamente, con molta retorica adatta al popolo, con racconti. Ecco, quindi la sua teologia è appetibile anche alla nostra povera gente italiana. Però qui in questo momento non c'è povera gente, ci sono persone serie che gusteranno la sua parola. Sarà bellissima in tedesco e sarà, direi, resa bellina in italiano dalla cuffia. Grazie. Ich danke Ihnen, meine sehr geschätzten Damen und Herren, dass Sie mir die Gelegenheit geben, etwas über die pastorale Futurologie zu sagen. Es geht noch nicht, technisch? Es geht schon. Ich hoffe, dass Sie mir während dieser didaktisch nachteiligen Zeit gut zuhören können. Ich habe das Privileg, dass ich mich durch Sprechen wachhalten kann. Ich hoffe, dass das bei Ihnen durch das Interesse geschehen kann. Die Futurologie, das ist das eine Wortteil der pastoralen Futurologie, ist selbst ein junger wissenschaftlicher Vorgang. Es ist keine wissenschaftliche Disziplin, sondern, wenn man so will, ein transdisziplinärer Forschungsvorgang. Also auch nicht interdisziplinär, sondern transdisziplinär. 1941 wurde die Futurologie entwickelt, und wie soll es anders sein? Im militärischen Bereich. Polemos Panton Pater, der alte Heraklit, behält Recht. Aus dieser Tatsache, dass Futurologie entstanden ist im Umkreis der militärischen Entscheidungsfindung, möchte ich schon drei Punkte ableiten, die dann für eine pastorale Futurologie meines Erachtens von Bedeutung sind. Ein erster Punkt: diese im militärischen Bereich entwickelte Futurologie hat zweifellos einen Primat der Praxis. Militärisch verantwortliche Personen waren interessiert, Entscheidungen möglichst günstig zu treffen. Also es ging den Gründern der Militärfuturologie nicht um theoretische Erkenntnisse, sondern um optimale Entscheidungen, von denen natürlich etwas abhängt, nämlich Sieg oder Niederlage oder Frieden oder Krieg. Und das ist mein zweites Stichwort. Man kann von der Militärfuturologie lernen, dass es eine Dringlichkeit gibt, eine bedrängte Situation. Eine Situation, wo man wenig Zeit hat für die richtigen Entscheidungen. Die traditionelle Wissenschaft konnte sich über Jahrzehnte Zeit lassen mit den großen Problemen, bis man eine Lösung gefunden hat. Die Futurologie steht immer unter dem Diktat der befristeten, knappen Zeit. Und ich denke, das gehört heute zur allgemeinen Erkenntnis, dass sich die Gesellschaft in allen Bereichen in einem sehr raschen Wandlungsprozess befindet, wofür die wichtigen Entscheidungen immer weniger Zeit zur Verfügung steht. Das gilt für die Gesellschaft. Ich glaube, das gilt natürlich auch für die Kirche. Man kann sich in einer solchen Zeit nicht mehr leisten, keine Entscheidungen zu treffen. Es gibt von einem deutschen Politiker, Eppler, den Satz: Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir nicht mehr lange weitermachen. Das heißt, nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung möglicherweise gegen die Zukunft. Es gibt also, zweites Stichwort, neben dem hohen Bedarf an Unterstützung von Entscheidungen, Praxisbedarf, eine neue Dringlichkeit in unserer Gesellschaft, weltweit. Und das ist meines Erachtens im Vergleich zu früheren Generationen eine völlig neuartige Situation. Drittens, schon die Militärfuturologie ist, wie gesagt, ein transdisziplinäres Unternehmen. An ihr sind nicht nur Soziologie und Theologie beteiligt. Und das relativiert natürlich unsere bisherigen methodologischen, interessanten Diskussionen, die wir hier gehabt haben, weil wir ja nur zwei Kontrahenten eines futurologischen Dialogs herausgegriffen haben, wobei meiner Einschätzung nach am Beginn der futurologischen Bemühungen die soziologische Wissenschaft eine sehr hohe Bedeutung hatte. Aber diese Bedeutung, meine Damen und Herren, in der Zwischenzeit weithin nicht ganz verloren, aber zu einem Teil verloren hat. Das hat damit zu tun, dass man in der Futurologie immer weniger an Prognosen interessiert ist, weil die Prognosen nur sagen, welche der vielen Zukünfte, beachten Sie den Plural dieses Wortes, der vielen Szenarien, möglich sind. Aber die eigentliche Frage gegenwärtiger Futurologie heißt nicht, was ist möglich, also was ist als Trend extrapolierbar, sondern welche Zukunft wünschen wir? Es gibt heute einen Primat der Utopie gegenüber der Prognose. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, die prognostische Arbeit ist nicht bedeutungslos geworden. Aber die Frage, welche Zukünfte sind wahrscheinlich und welche sind möglich, steht zurück hinter der viel wichtigeren Frage, welche der möglichen Zukünfte wünschen wir auch? Und zudem hat die Utopie auch die Fähigkeit in sich, an die Prognose neue Fragen zu stellen. Man kann sich ja, wenn man eine bestimmte Vision von Gesellschaft, vom Menschen hat, ja auch vorstellen, dass man dann auch in der Forschung, in der prognostischen, ganz neue Fragen stellen muss, als die, die die Forschung bisher stellt. Ich glaube, dass ein solches transdisziplinäres Unternehmen nicht nur sich stützt auf die großen traditionellen Wissenschaften, wie die Human- und Sozialwissenschaften, auch wie die Theologie, sondern darüber hinaus auch benötigt, die menschliche Weisheit, die zum Vorschein kommt in der Poesie, in der Dichtkunst, in der Kultur, in der Architektur. Und so sehen Sie, dass ich deswegen den Begriff transdisziplinär verwende, weil es nicht nur ein wissenschaftliches Unternehmen ist, das einen guten Futurologen interessieren muss. Übrigens spüren Sie hier wieder die charmante Nähe zur Kirche und dem, was wir tun, weil ich mir vorstelle, dass auch der Entwurf der Seelsorge in Zukunft sich nicht nur auf die Theologie stützen kann, auch nicht nur auf die Soziologie, sondern dass jeder exzellente Bischof und Seelsorger lesen wird, moderne Gedichte, sich in der Kunst und der Kultur ganz allgemein auskennen muss. Ich denke, das ist der Begriff transdisziplinär. Ich gehe noch einen Schritt weiter und glaube, dass dieser Begriff des Transdisziplinären uns auch zur methodologischen Diskussion von gestern und heute Anregungen geben kann. Erlauben Sie mir einen demütigen Beitrag dazu, von dem ich gar nicht sicher bin, ob er klug genug ist. Aber so mein Eindruck ist, dass wir das Gespräch, das hermeneutische Gespräch zwischen diesen zwei wichtigen Disziplinen in einem futurologischen Konzert, nämlich der Soziologie auf der einen und der Theologie auf der anderen Seite, zu konservativ geführt haben. Wir haben vorausgesetzt, dass es da eine fertige Methodologie gibt, wobei wir dann zweitens noch vorausgesetzt haben, dass die Theologie eine und die Soziologie eine andere hat. Also zumindest für die Theologie stimmt das ganz sicher nicht und für die Soziologie noch weniger. Welchen hermeneutischen Pluralismus beispielsweise alleine die Exegese besitzt, wenn man das neue Dokument der Bibelkommission liest. Das ist ein Pluralismus von hermeneutischen Methoden und so ähnlich gilt das für die Theologien, die Hermeneutik eines Katechismus der Weltkirche ist eine andere Hermeneutik als einer feministischen Theologie. Ich sage nur zwei extreme Beispiele. Aber nicht nur, dass wir diese Hermeneutik als gegeben und als fertig vorausgesetzt haben, ist das Problem. Ich stelle mir in meiner Vision vor, dass wenn Soziologie und Theologie sich an einem transdisziplinären Diskurs beteiligen, wir durch diese Beteiligung am futurologischen Diskurs selbst noch einmal eine neue Hermeneutik für unsere Wissenschaften entwickeln müssen. Dass also das, was der Disput uns schenkt, auch eine Reform der überkommenen Hermeneutik ist und wir deswegen gar nicht so lange Zeit verbringen sollten, nur die traditionellen Methodologien zueinander zu bringen, sondern zu hoffen, dass wir, wenn wir den Diskurs betreiben, wir auch methodologisch dazulernen. Das Transdisziplinäre hat auch letztlich für die Wissenschaft eine große Bedeutung. Also das, was die Futurologie uns abnötigt, könnte wieder dazu führen, dass die einzelnen Wissenschaften voneinander getrennt auf Zukunft hin überhaupt noch handlungsfähig sind. Wir haben zurzeit keine Universität, sondern ein Konglomerat von Fachwissenschaften. Was das Transdisziplinäre bringen könnte, wäre eine neue Universalitas. Nicht, was Sie heute Vormittag schon angedeutet haben, Desandre, glaube ich, ist Ihr Name, das hat mich sehr beeindruckt, weil ich glaube, da war so ein Stück methodologischer Bewegung in Sicht. Schließlich zur bisherigen Diskussion will ich nur noch meine Skepsis äußern zu großen Begriffen. Ich glaube, dass Begriffe wie Gesellschaft, vielleicht auch schon Begriffe wie Kultur, aber auch der Begriff Zukunft für die Forschung nicht mehr tauglich sind. Sie haben eine zu große semantische Dimension, als dass man sie noch ausreichend operationalisieren kann. Wie gesagt, es gibt diese futurologische Forschung seit 1941 für den militärischen Bereich und sie wurde schrittweise ausgeweitet auf ökonomische, demografische Bereiche und in der Zwischenzeit auf alle politischen Bereiche, ja hin bis zur futurologischen Forschung im theologisch-kirchlichen Bereich. Ich komme noch zu einer zweiten Vorüberlegung, bevor ich zu dem komme, was auch auf Ihrem Papier schon steht. Wobei es jetzt schon beginnt, dass ich etwas zu sagen beginne zu dieser ersten Frage, warum sich dann die Pastoraltheologie oder wie sie im deutschen Sprachraum oft auch genannt wird, die praktische Theologie damit befasst. Und hier sage ich gleich zum Ersten, die Pastoraltheologie. Erfunden dieses Thema. Die Pastoraltheologie erfindet nicht die Praxis der Kirche. Da haben die Christen, ihre Gemeinden, die Bewegungen, die Ordinariate, die bischöflichen Entscheidungen, die haben wesentlich mehr Vorrang vor der Theorie und es ist eine irrige Vorstellung, als würden Pastoraltheologen die Praxis der Kirche erfinden. Das gilt bitte auch für die Futurologie. Es gibt längst erstens eine Erwartung gesellschaftlicher Art, die sich mit Futurologie beschäftigt, an die Christen. Das ist der Ausgangspunkt einer pastoralen Futurologie. Also nicht Theologen oder Kirchenmänner haben gesagt, wie können wir endlich einen Dialog anfangen mit der Futurologie. Nein, es lief umgekehrt. Die Futurologen haben, vor allem jene, die die Notwendigkeit von Utopien entwickelt haben, gesagt, an der Erarbeitung von Utopien müssen alle utopieproduktiven Kräfte beteiligt werden, also auch die Religionen. Ich habe Ihnen ein Musterbeispiel, ein ganz neues, für eine solche Erwartung von Futurologen an die Theologie und an die Kirchenleitungen festgehalten in meinem Arbeitsdokument unter dem Punkt 1.1. Für die amerikanische Regierung war ja nach den großen Studien des Club of Rome eine Studie gemacht worden mit dem Titel Global 2000. Der Hauptautor Barney hat nun zu dieser Studie im Jahre 1993 ein weiteres Dokument veröffentlicht, Global 2000 Revisited, also überprüft, was wurde daraus. Und dort richtet er 4 Fragen an die verantwortlichen Führer der großen Religionen der Welt. Sie haben diese 4 Fragen in Ihrer eigenen Muttersprache, in Ihrem Arbeitsdokument, und zwar unter den Punkten 1.1 A bis C. Die erste Frage, die gestellt wird, heißt: Was lehrt die jeweilige Religionsgemeinschaft zur Frage, wie den berechtigten Bedürfnissen einer wachsenden Menschheit begegnet werden kann, ohne die Fähigkeit der Erde zur Erhaltung allen Lebens zu zerstören? Also eine Frage, die heute Vormittag schon genannt worden ist: die wachsende Bevölkerung auf der Erde und die begrenzten Ressourcen. Was lehren die Religionen zu einer solchen Frage? Als direkte Anfrage an die Führer der Religionen. Zweitens: Wie hält es die Religionsgemeinschaft mit dem Fortschritt und wie dieser erreicht werden soll? Eine zweite Frage, die die Futurologie heute sehr umtreibt, beschäftigt. Drittens: Wie wird die Beziehung gesehen zwischen jenen, die sich unterscheiden, der Rasse, dem Geschlecht, der Kultur, der Politik und dem Glauben nach? Eine dritte wichtige Frage, die natürlich der Frage des Friedens gewidmet ist, weil man weiß, dass diese massiven Unterschiede häufig zu kriegsproduktiven Diskriminierungen geführt haben. Und viertens, und das ist eine sehr schwierige Frage: Wie steht es bei der jeweiligen Religionsgemeinschaft um die Fähigkeit, ererbte Positionen kritisch zu überprüfen und Wahrheiten im Licht neuer Einsichten und Offenbarungen notfalls auch verändern zu können? Für mich ist das ein Musterbeispiel, wie Theologie und Kirche sich um die futurologischen Fragen nicht mehr herumdrücken kann, weil diese Fragen uns von sehr verantwortlichen und seriösen Wissenschaftlern gestellt werden. Sie könnten hier zu diesem ersten Stichwort noch weitere Beispiele hinzufügen, etwa dass der Club of Rome von Aurelio Peccei, einem ihrer Landsleute, 1964 gegründet, auch schon so strukturiert war, dass in der Person des Wiener Alterzbischofs Kardinal König die Theologie präsent ist in diesem institutionalisierten Dialog für die Zukunft der Welt. Das ist das Thema des Club of Roms, und die großen Studien von Meadows und später andere befassen sich unentwegt mit Berichten zur Lage der Welt in Bezug auf die großen zukünftigen Herausforderungen. Wir können uns hier auch stützen noch auf diese europäische Wertestudie. Wir haben für die deutschen Leser eine Publikation gemacht unter dem Titel »Wie Europa lebt und glaubt«. Ich gebe Ihnen ein Exemplar durch, nicht zuletzt deswegen, weil wir zu allen Grafiken dann am Institut für Pastoraltheologie einen Tabellenband mit den Ergebnissen für alle europäischen Länder publiziert haben, und den kann man dann bei uns auch erhalten, und wenn Sie wollen, sich das Porto zu ersparen, können Sie mir die Bestellkarte nachher gleich mitgeben. In dieser europäischen Wertestudie ist auch ganz deutlich sichtbar geworden, dass Menschen in und außerhalb der Kirche, und das ist sehr wichtig, hohe Erwartungen an die Kirchen haben, was Zukunftsfragen betrifft. Wir haben jetzt eine Sonderauswertung noch gemacht über die Erwartungen derer, die sich ausdrücklich atheistisch definieren. Und so viele Menschen, die sich explizit atheistisch definieren, gibt es in Europa nicht sehr viel, auch wenn Christi Fidelis Laici in der Nummer 34 in einem nicht unfehlbaren empirischen Text sagt: Gottlos und permissiv ist Europa, also atheistisch. Es gibt nach der europäischen Wertestudie in Europa 4,98%, die sich als atheistisch verstehen. Und mir bleibt das immer ein empirisches Rätsel, warum wir gerne mehr Atheisten in Europa hätten, als es in Wahrheit gibt. Das ist auch ein pastoraltheologisch interessantes Phänomen. Die Atheisten in Europa, die man ja, es sind immerhin 5% und bei 35.000 zur Verfügung stehenden Interviews, kann man diese Gruppe gut analysieren, haben beispielsweise in den Fragen Frieden, Abrüstung, Fragen der Dritten Welt noch höhere Erwartungen an die Kirchen, als das die Kirchenmitglieder selbst haben. Und ich denke, das ist ein interessantes Phänomen, dass wir von den Menschen, gerade von jenen, die sehr besorgt sind um die Zukunft der ganzen eins werdenden Welt, und die ein großes Gespür haben für diese neuen weltweiten Abhängigkeiten, dass gerade die auch eine Hoffnung auf die Religionsgemeinschaften setzen. Soweit also mein erster Teilpunkt, warum beschäftigt sich die Pastoraltheologie mit diesem transdisziplinären Vorgang der Futurologie? Und die Antwort heißt sehr einfach, weil man das von uns erwartet, und wir das leider nicht selbst erfunden haben. Leider nicht. Denn eigentlich müsste man theologisch sagen, wer müsste mehr Interesse am Fortgang der Welt haben als Christen, denen die Welt im Namen Gottes anvertraut ist? Ein zweites, bevor die Pastoraltheologie zum Zuge kommt, müssen wir ja auch noch feststellen, dass bevor die Wissenschaft diese Herausforderung angenommen hat, Christen in einzelnen Gruppierungen, in Friedensbewegungen, in Drittweltgruppen, in ökologischen Bewegungen, diese Herausforderungen längst vor der Wissenschaft aufgegriffen haben. Es gibt europaweit, aber auch weltweit solche Gruppen von Christen, die sich an diesen zentralen Zukunftsfragen schon weit länger beteiligen, als die Theologie sich darüber Gedanken macht. Noch mehr, es gibt für Europa und dann auf Weltebene ein ökumenisches Kirchenereignis, das gerade futurologisch genannt werden kann, nämlich die Kirchenversammlung von Basel und nachher von Seoul. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung sind geborene Themen der Futurologie. Und so zeigt sich, dass wiederum längst bevor die Pastoraltheologie nachdenklich geworden ist, es eine Kirchenpraxis gibt, die den Ehrennamen futurologisch verdient. Auf diesem Hintergrund komme ich jetzt zur Pastoraltheologie selbst, warum sie sich dann beschäftigt. Nun wissen Sie selbst, weil Sie ja auch in Italien hier erfreulicherweise dabei sind, die Pastoraltheologie noch viel stärker als bisher als wissenschaftliche theologische Disziplin zu entfalten und voranzutreiben, dass es zurzeit gar nicht so selbstverständlich ist, womit sich Pastoraltheologie beschäftigt und wie sie das macht. Also was ist das Material und was ist das Formalobjekt dieser theologischen Disziplin? Ich schlage Ihnen einmal vor, was unbestritten ist, dass sich die praktische Theologie auf jeden Fall mit der Praxis der Kirche zu beschäftigen hat. Obwohl ich nicht sicher bin, dass diese Begrenzung ausreicht und ob die praktische Theologie nicht in Zukunft auch wesentlich mehr nicht institutionsgebundene Praxis von Christen oder von Menschen, die sich am Evangelium oder auch an Religionen orientieren, beschäftigen muss. Aber diese Frage ist offen. Für uns heute Nachmittag genügt es einmal schon zur Grundlegung einer pastoralen Futurologie, dass wir sagen, es ist die Pflicht einer praktischen Theologie als theologischer Wissenschaft, sich sozusagen der Praxis der Kirchen zuzuwenden, so ähnlich wie sich die Politikwissenschaft der Politik zuzuwenden hat. Also wenn Sie so wollen, ist das im religiös-kirchlichen Bereich eine politische Wissenschaft. Und wir schauen nicht nur an, welche Praxis stattfindet, obwohl das der Ausgangspunkt einer Praxisreflexion ist, Praxis, wie sie stattfindet, sondern diese Praxis wird auf einen zweifachen theologischen Prüfstand gestellt. Und der erste Prüfstand heißt, entspricht diese Praxis dem Auftrag von Jesus Christus her? Da muss die praktische Theologie im Grunde genommen in einem innertheologischen Disput stehen. Und mein Lehrer Klostermann, Ferdinand Klostermann, hat immer gesagt, die praktische Theologie muss sich möglicherweise auch die Theologie selbst erarbeiten, wenn die anderen Fächer uns im Stiche lassen. Das ist ein bisschen hochmütig gesagt, weil heute uns niemand mehr im Stiche lässt. Ich habe eine exzellente Ekklesiologie gehört in diesem Raum gestern und heute. Ich denke, wir können hier uns sehr verlassen auf die systematische Theologie, die biblische Theologie und so fort. Also die Praxis, wie sie stattfindet, muss geprüft werden, ob sie dem Auftrag der Kirche von Jesus her vermittelt entspricht. Das ist eine wichtige Leistung. Der andere Prüfstand ist schwieriger zu bezeichnen, ob nämlich diese Praxis der Kirche kontext- oder situationsgerecht ist. Dazu braucht die praktische Theologie natürlich einen sehr intensiven Dialog mit Human- und Sozialwissenschaften. Aber nicht nur die Erkenntnisse dieser Wissenschaften, sondern, was viel schwieriger ist, es müssen ja diese Ergebnisse der Human- und Sozialwissenschaften nun aus dem Licht des Evangeliums gedeutet werden, sodass wir dann erst sprechen können von Zeichen der Zeit. Und meine Damen und Herren, dahinter steht eine oft vergessene Theologie der Welt, wie wir sie vorfinden in ihrer Dynamik. Ich glaube, einer der stärksten Defizite der Theologie heute ist, dass wir keine geeignete Theologie der profanen Welt besitzen. Hätten wir diese, dann hätten wir auch nicht so viel Empfindlichkeit und Abweisung gegenüber der Leistung der Human- und Sozialwissenschaften. Wir müssten nämlich theologisch sagen, dass die Geschichte, wie sie stattfindet und mit der sich natürlich auch alle profanen Wissenschaften mit ihrer exzellenten Methodologie beschäftigen, dieselbe Geschichte ist, von der wir theologisch sagen, sie ist von Gott getragen, von ihm ermöglicht. Sein Heiliger Geist erneuert unentwegt das Angesicht der Erde. Das würde bedeuten, dass dort, wo seriöse profane Wissenschaft geleistet wird, wir ja auch etwas erfahren vom Wohlwollen Gottes gegenüber seiner Schöpfung. Ich als Theologe unterstelle, dass die Leistungen profaner Wissenschaften möglicherweise sogar eine Art der Fürsorglichkeit Gottes für seine Schöpfung ist. Und zwar schon bevor die Kirche sich in solche Ergebnisse dann einmischt und sie ausdrücklich macht als christlich oder auch kritisch prüft. Also eine solche Theologie der Welt vorausgesetzt, wird schon deutlicher, was es heißt zu fragen, horcht die Kirche in dem, was sie tut, auf diese Botschaft, die Gott durch die profanen Realitäten der Kirche gibt? Also anders ausgedrückt, die Kirche hat, oder die Pastoraltheologie im engeren Sinn, für ihre Arbeit zwei, wenn Sie so wollen, fast gleichbedeutende theologische Quellen, die Tradition und die Situation. Und die Situation ist für die Pastoraltheologie nicht etwas Gottloses, sondern etwas, was eine Lesehilfe sein muss für das, erlauben Sie mir die einfache Sprache, Gott heute seiner Kirche an Praxis abverlangt. Auf die Zeichen der Zeit nicht zu horchen, heißt Gott nicht zu gehorchen. Und eine Theologie, die daher den Dialog mit der modernen Welt und ihren profanen Disziplinen nicht leistet, die ist eigentlich theologisch fragwürdig. Und so gesehen ist dieser Dialog mit den profanen Wissenschaften nicht ein Luxus, den man sich leistet, um effizient zu sein, ein opportunistischer Luxus also, sondern er erfolgt mit innerer theologischer Notwendigkeit. Nun, wenn man diese zwei Fragen gestellt hat, wie steht es um die Tradition, den Auftrag, und wie steht es um die angemessene Berücksichtigung der Situation, dann kann die praktische Theologie natürlich auch zu Konsequenzen kommen, und zwar nicht nur zu kritischen Konsequenzen. Das ist vielleicht doch eine kleine Ergänzung zu einem meiner geschätzten Vorredner, der meinte, die Theologie hätte nur eine kritische Funktion. Ich glaube, dass mehr denn je die Religion auch die Fähigkeit besitzt, den Menschen guten Willens den Rücken zu decken und ihnen zu sagen, wo sie gut unterwegs sind, was also lobenswert ist, was zu unterstützen ist, was ethisch sinnvoll ist, was theologisch gesprochen immer eine anonyme Ankunft des Reiches Gottes darstellt, was schon Mitarbeit an der neuen Erde ist. Natürlich bekenne ich, wenn ich so spreche, dass ich hier auch langjähriger Schüler des von mir sehr verehrten Kardinal Carlo Maria Martini bin, für den ich ja die Gelegenheit hatte, seit 1985 auf europäischer Ebene zu arbeiten. Er hat uns Theologen in der Arbeitsgruppe immer verpflichtet, zunächst auch zu sagen, was gut ist an der Welt, an der modernen Medizin, so wie die Krankenhäuser und die Medizin arbeitet oder wie geboren und gestorben wird oder wie die Wirtschaft arbeitet. Es ist ein bisschen arrogant, wenn die Theologen immer nur etwas Dunkles zu sagen haben über das Bestreben heutiger Zeitgenossen in Politik, in Wirtschaft, in der Bildung, in den Wissenschaften, in der Kultur. Ich denke, es ist ungerecht, das Gute und Wahre, was Gott in diesen Bereichen ohne die Kirche wirkt, nicht zur Kenntnis zu nehmen. Also diese Unterstützung, die wir auch von Seiten der Religion geben könnten, ist sehr wichtig, alleine schon deswegen, wenn ich richtig im Dialog bin mit Unternehmern, mit unseren österreichischen Politikern, ich dann doch die Erfahrung mache, dass es angesichts der Größe der Entscheidungen und der Probleme auch Ermutigung zum Risiko braucht für die Verantwortlichen und Rückendeckung braucht. Ich glaube, diese seelsorgliche Aufgabe muss die Kirche denen leisten, die angesichts der Überkomplexität der Realität manchmal zu verzweifeln beginnen. Aber, und das ist die andere Seite, es wird auch kritische Arbeit geben. Natürlich. Wir werden die Gabe der Unterscheidung der Geister brauchen, auch in diesem transdisziplinären futurologischen Dialog mit allen Disziplinen und mit allen Menschen guten Willens. Ich sage abschließend zu dieser ersten Überlegung, warum es eine pastorale Futurologie auch geben muss, warum eine solche Arbeit auch von der Theologie her notwendig ist. Und wir daher eine solche Futurologie nicht nur betreiben, weil sie andere von uns wünschen, sondern weil sie auch ein Moment an der Aufgabe der Kirche selbst ist, also mit innerer theologischer Notwendigkeit stattfinden muss. Ich möchte das Ihnen einmal ganz verkürzt beibringen mit einem alten Bild des Clemens von Alexandrien. Er hat aufgegriffen den uralten griechischen Mythos von Orpheus und Eurydike. Der liebende Spielmann Orpheus verliert seine geliebte Eurydike durch frühzeitigen Tod. Die Liebe treibt ihn, Eurydike, aus der Unterwelt über den Fluss des Todes zurückzuholen. Die Götter gestatten ihm das. Mit der Macht der Musik, dem Spiel auf seiner Leier, vermag er an Cerberus vorbei zu Eurydike zu gelangen, um sie zurückzuführen auf die Seite des Lebens. Orpheus scheitert, so erzählt die griechische Mythologie, weil er sich an die Regeln der Götter nicht gehalten hat und umgesehen hat, zurückschaute. Nun sagt Clemens von Alexandrien in einer wunderschönen Allegorese dieses alten Mythos, dass der wahre Christus Orpheus, dass der wahre Orpheus Christus selbst ist, der Liebhaber der Eurydike, und Eurydike steht für die Menschheit. Und auch sie ist in den Bereich des Todes geraten. Das sind große Theologien, die hier in dem Mythos festgebunden werden. Und die Liebe treibt ihn hinab in die Unterwelt. Wir bekennen das noch im Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Im Tod, so schrieb Rahner, hat Gott den Tod überlistet. Weswegen nunmehr im Herzen der Welt nicht der Tod, sondern das Leben sitzt. Und er vermag nun mit dem Spiel seiner Leier, Eurydike, herüberzuführen in den Bereich des Lebens. Die Leier, sagt Clemens von Alexandrien, ist die Kirche. Und auf ihr wird künftig für alle Zeiten zugunsten Eurydikes erklingen das Lied des Lachens, der Hoffnung und der Auferstehung. Ich denke, das ist eine unglaubliche Ekklesiologie, ganz alter Tradition und so alt, dass sie ganz jung ist. Und Sie spüren hier, wie wichtig es ist, auch in unseren Zeiten diese, wie Metz einmal geschrieben hat, produktiv ungleichzeitigen Bilder wieder hervorzuholen, die aus alten Zeiten stammen und etwas aufheben für die Gegenwart, was wir sonst vergessen würden. Was ist die theologische Botschaft einer solchen alten Ekklesiologie? Und ich denke, wir können gar nicht anders reden, als dass erstens die Kirche immer im Dienst des Lebens der Welt steht, und die Kirche für sich überhaupt keine Bedeutung hat, wenn sie nicht in der Hand Christi das Lied des Lachens, der Hoffnung und der Auferstehung zugunsten der Welt erklingen lässt. Also eine sehr klare Instrumentalisierung der Kirche auf das Verhältnis des liebenden Spielmannes Gottes zugunsten der Welt. Das würde natürlich zurückbuchstabiert in die Sprache des Neuen Testaments heißen, dass es um das Kommen des Reiches Gottes geht, mit anderen Worten, um die andauernde Umwandlung der Welt, der Gesellschaft und der Geschichte hinein in jene Gestalt, die Gott ihr möglich macht. Nicht in die, die wir prognostizieren, sondern in jene Gestalt hinein, die uns eröffnet ist, würden wir theologisch sagen, in Schöpfung und Erlösung. Die zentrale Aufgabe der Kirche heißt im strengen Sinn dieses Wortes daher Umwandlung. Oder wenn Sie wollen, Perestroika. Transformation. Und das ist meines Erachtens auch der Grund, warum das Konzil im Liturgiedekret sagen kann, dass die Liturgie Quelle und Höhepunkt allen christlichen Lebens ist, nämlich Wandlung der Welt. Nicht nur Wandlung der Gaben, sondern in diesen Symbolen reale Wandlung der Welt und der Menschen. Das ist das Wesen der Kirche, beizutragen, dass im Gang der Geschichte diese Transformation geschieht, wie dann später Karl Rahner es formuliert hat, dass wir mitarbeiten am spurenhaften Aufkommen einer neuen Erde. Jetzt schon. Oder noch etwas katechetisch einfach formuliert, dass die Christen nicht dazu in der Welt sind, um in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel zu uns kommt. Dass es jetzt Umwandlung gibt. Ich sage es jetzt noch abschließend einmal in der futurologischen Sprache, die ja so sehr lebt vom Ringen um Utopien. Nachzudenken über die ausstehende Zukunft, also jene Zukunft, so sagt es das griechische Wort, die noch keinen Ort besitzt, Utopos. Der Sinn der Kirche besteht darin, dass das Vergängliche und Nichtbleibende an der Welt jetzt schon keinen Ort mehr hat, also überwunden wird, und dass das Ausstehende jetzt schon einen Ort bekommt. Also man könnte radikal sagen, der Sinn der Kirche heißt, dem noch nicht, was noch nicht einen Ort hat, die ausstehende Zukunft, jetzt schon spurenhaft zu realisieren. Also nicht, dass wir später in den Himmel kommen, sondern der Himmel jetzt schon zu uns kommt. Was soll die Verkündigung des Reiches Gottes sonst bedeuten, von dem Jesus sagt, Hengiken ist schon angekommen in ihm, mitten unter uns in der Geschichte. Und ich glaube, das wäre, meine Damen und Herren, der theologisch zentrale Beitrag der Kirche an der Futurologie, dass wir im Grunde genommen diese Entwicklung so offen halten, dass die uns von Gott gegebene Zukunft jetzt schon einsetzen kann. Ich halte nichts davon, dass wir den Versuch machen, Soziologie und Theologie so zu unterscheiden, dass die Theologen sich auf Gott verlassen und die Soziologen sich auf den Menschen verlassen. Also diese Zweiteilung, die klingt sehr praktisch und das haben uns auch die Kommunisten 40 Jahre in Osteuropa empfohlen. Wir überlassen ihnen die Politik und wir bleiben in der Sakristei. Wir überlassen ihnen die Welt und wir kümmern uns um den Himmel. Ich denke, dass diese Zweiteilung theologisch nicht akzeptabel ist. Aber dann ist es auch methodologisch nicht akzeptabel zu sagen, die Soziologen machen die Welt, ja, das Machbare, und die Theologen machen das, was überraschend ist, inkommensurabel, was nicht berechenbar ist. Ich möchte Ihnen theologisch diese Frage nicht klären, obwohl sie natürlich ein Streit in der Theologie ist, zu dem es die klügste lehramtliche Entscheidung gibt, aus dem Jahre 1634, wo Rom den Svarisianisten und Thomisten verboten hat, zu streiten, wie Freiheit und Gnade zusammenwirken, weil man das theologisch nicht aufklären kann. Es gibt allerdings eine kleine Geschichte aus dem Umkreis der Adventisten. Und die ist sehr schön verbindbar, natürlich auch mit den alten Weisungen des heiligen Ignatius, die Sie sicher kennen und Ihnen sofort einfallen, wenn ich Ihnen die Geschichte von den Adventisten erzähle. Die Adventisten sind eine christliche Strömung, die jeden Tag mit der Wiederkunft Christi rechnen. Und eines Tages gab es eine Kirchenversammlung von adventistischen Führungspersonen. Und es gibt ein Erdbeben. Und ein Teil der Adventisten sagt, also hören wir mit unseren Verhandlungen auf, weil der Herr wiederkommt, jetzt, in diesem Erdbeben. Und dann sagt der Vorsitzende, also, entweder kommt jetzt der Herr nicht, dann müssen wir weiterarbeiten. Oder er kommt, dann soll er uns bei der Arbeit finden. Und ich denke, das ist eine theologisch sehr narrative Lösung dieses Problems. Oder wie Ignatius sagt, wir sollten alles so tun, als würde es einzig und allein von Gott abhängen in seinen Exerzitien. Aber wir sollen gleichzeitig alles so tun, als würde es nur von uns abhängen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass alle Wissenschaften mit Unberechenbarem rechnen müssen heute. Wer in die Physik schaut, wer die Sozialwissenschaft gut kennt, betreibt methodologisch nicht mehr eine Fantasie der Machbarkeit der Zukunft durch den Menschen. Das ist eine antiquierte Humanwissenschaft oder Sozialwissenschaft, die noch von einem solchen Allmachtsgefühl lebt. Das ist in der Wissenschaft passé. Dass die Theologen den profanen Wissenschaften so etwas unterstellen, ist nur ein Hinweis darauf, dass wir uns schon lange nicht seriös mit den Humanwissenschaften beschäftigt haben. Ich sage schließlich noch etwas, aber das gibt es ja im Buch und im Inhaltsverzeichnis nachzulesen, etwas über einen Entwurf jetzt sehr konkret einer praktischen Theologie. Wie viel Zeit schenken Sie mir denn noch, Herr Präsident? 5 Minuten noch, geht das noch? 10 Minuten. 10 Minuten sogar noch, so viel wollte ich gar nicht mehr besitzen. Aber er ist ein Realist und weiß, dass 5 Minuten bei Pastoraltheologen immer 10 sind. Also wie könnte das, was ich jetzt so ein bisschen versucht habe zu skizzieren, und meine Damen und Herren, es ist ein Beitrag zu einem Entwurf und kein letztes Wort. Die pastorale Futurologie ist noch längst nicht fertig, sondern bestenfalls begonnen. Dann sage ich erstens, und ich möchte bei 2.2 in Ihrem Arbeitsblatt beginnen. Wir sollten uns in diesen interdisziplinären Dialog einbinden, indem wir die großen Themen der derzeitigen Futurologie auch zu unseren Themen machen. Und ich habe versucht, einige der großen Themen zu benennen. Und das ist jetzt die konkrete Antwort auf meine Skepsis gegenüber dem Begriff der Zukunft. Die Futurologie beschäftigt sich nicht mit der Zukunft, sondern befasst sich mit Challenges, mit Herausforderungen, die uns heute gestellt sind und an deren Lösung sich zukünftige Entwicklungen entscheiden werden. Das ist die Frage der Futurologie. Also wir wollen nicht wissen, wie das morgen aussieht, aber wir sagen, die Entscheidungen, die wir heute treffen, sind auch zugleich Entscheidungen über das Morgen. Zum Beispiel der Nord-Süd-Konflikt, die Migration und die Überbevölkerung. Zum Beispiel ein für mich wichtiger Begriff zunehmend in der Debatte, ob Europa eine Festung wird, dass wir ökonomisch uns innereuropäisch stabilisieren gegenüber dem anderen Bereichen der Welt, die wie Enzensberger in Deutschland unlängst in einem politischen Essay geschrieben hat, immer mehr die Qualität überflüssiger Nationen bekommen. Das ist vielleicht ein völlig neuer Begriff, nicht mehr arme Nationen, nicht mehr entwicklungsbedürftige Nationen, sondern überflüssige Nationen, die man ihrem Schicksal selbst überlässt, wohl wissend, dass es ein bösartiges Schicksal ist. Das ist eine Herausforderung, Punkt 1. Ich glaube, dass zweitens eine zu den großen Herausforderungen auf jeden Fall gehört, die Frage der Neudefinition der Geschlechterrollen. Und hier zähle ich nicht nur dazu die Frage der Frauenrollen, sondern auch eine Neudefinition der Männerrollen. Und es wird wahrscheinlich in dieser Frage nur eine Entwicklung geben, wenn man beide Rollen neu definiert und aushandelt. Wenn das nur immer den Frauen zugemutet wird von Männern, die sagen, aber wir bleiben bei unseren ererbten historischen Privilegien, dann wird das keine gedeihliche Zukunft ergeben. Ein drittes Stichwort ist die Frage der Balance zwischen den Lebenschancen derer, die produktiv sind in unseren Gesellschaften, das heißt arbeiten und kaufen können, und der wachsenden Zahl der Unproduktiven. Ich glaube, dass das eine gute Überschrift über eine große Zahl sehr bedrängender Probleme ist. Ich greife nur eines heraus. Wie wird es in Zukunft möglich sein, in Würde in Europa zu sterben? Ein Symposium auf der Ebene der europäischen Bischofskonferenzen hat sich mit dieser Frage schon beschäftigt, das Evangelium herausgefordert angesichts von Geburt und Tod in der heutigen Gesellschaft. Finden wir uns ab, dass wir nicht nur überflüssige Völker außerhalb Europa haben, sondern überflüssige Menschen unter uns, die Nicht-Produktiven, die Ungeborenen, die Sterbenden, die Alten, die Kranken. Und ich denke, das wird eine der zentralen Zukunftsfragen sein. Zum Beispiel etwa in der Formel des Kardinal Martini damals bei seiner Schlussrede bei dem Symposium 1989, dass so wie die Eltern die Kinder zur Welt bringen, künftighin die Kinder die Eltern aus der Welt begleiten können. Dass wir einen neuen Generationenvertrag brauchen. Das ist eine gewaltige Herausforderung, das Schicksal der Alten und der Sterbenden, weil das nicht nur eine Frage der Pietät, nicht nur eine Frage der Familien, der Wohnstrukturen, sondern auch eine Frage der Ökonomie ist. Und wir werden brauchen so etwas wie eine Karenzierung von Angehörigen für ihre Alten und Sterbenden, so wie wir heute jemanden beruflich freistellen, wenn ein Kind zur Welt kommt, mit Sicherung des Arbeitsplatzes. Was wird uns das Sterben morgen auch ökonomisch wert sein? Eine unglaubliche Herausforderung, die auf uns zukommt. Geht uns die Arbeit aus? Trotz wirtschaftlicher Konjunktur mehren sich auch heute die Arbeitsplätze nicht mehr. Also die Frage nach der Neuverteilung der Erwerbsarbeit ist eine der ganz großen Herausforderungen auf Zukunft hin. Es gibt heute Nobelpreisträger, die bereits mit dem Blick auf das Morgen gesagt haben, wir brauchen unabhängig von der Erwerbsarbeit eine Möglichkeit für alle Menschen, Zugang zu gewinnen zu dem erwirtschafteten Reichtum. Etwa von Adam Schaff, die Forderung nach einem Grundeinkommen ohne Arbeit. Das sind alles, meine Damen und Herren, harte futurologische Themen. Die Frage der bewohnbaren Welt, das ist ein Standardthema. Die Frage des Friedens, Nationalismus, kriegsproduktive Ungerechtigkeit. Ich habe nur einige genannt, wohl wissend, dass die großen Forscher wie Konrad Lorenz etwa, Heumar von Dietfurt, Ossip Flechtheim, um nur aus dem deutschen Sprachraum prominente Forscher zu nennen, der Meinung sind, dass sehr viel an Menschlichkeit auf dem Spiel steht und es ganz gewaltige Challenges gibt. Und so komme ich gleich zum zweiten Punkt, weil ich glaube, dass die Brücke zum zweiten Punkt, was unser Beitrag aus der Tradition sein könnte, sich an der Frage festmacht, dass wir alle diese Challenges nicht friedlich und nicht in Freiheit meistern werden, wenn wir nicht ein hohes Maß an belastbarer Solidarität in der Kultur haben. Und so glaube ich, dass die Frage nach dem Vorrat an belastbarer Solidarität eine der ganz großen futurologischen Fragen auch in den Kirchen sein wird. Dass diese Frage nach der Schaffung solidarischer Menschen eine zutiefst theologisch und religiöse Frage ist, hat sich in der Zwischenzeit in einigen empirischen Projekten auch als gesichert herausgestellt. Studien zeigen, dass Religion und religiöse Gemeinschaften zurzeit in unseren Kulturen zu den ganz wenigen Kräften gehören, die solidaritätsproduktiv sind. Während viele andere gesellschaftliche Bereiche Solidarität eher erschweren als begünstigen. Zu den Kräften, die Solidarität erschweren, gehört darüber hinaus das, was wir in einer ganz neuen österreichischen Forschung, gestützt auf die europäische Wertestudie, nennen, die angestrengte Diesseitigkeit unserer Kultur. Hier wäre ein transdisziplinärer Dialog geradezu leicht möglich, weil sowohl die Theologen wie die empirischen Wissenschaften den Menschen einmal verstehen können als in einem Koordinatensystem von Raum und Zeit lebend. Es gibt heute Anhaltspunkte dafür, dass in unserer Kultur die Menschen sehr kurzzeitig und kleinräumig leben. Also für die Gegenwart allein und sehr provinziell. Die Europastudie sagt, es gibt kaum Europäer in Europa. Aber es gibt auch kaum Österreicher in Österreich oder Italiener in Italien. Wir leben viel provinzieller in unserem Bewusstsein. Vor allem dann, wenn es um die Frage der Abhängigkeiten geht, die wir wahrnehmen, und der Solidarität, die wir daraufhin entwickeln. Unsere Solidarität, die wir zurzeit zusammenbringen, ist nur Mikrosolidarität. Kleinräumige, familiäre Solidarität. In unseren europäischen Kulturen gibt es keine großräumige Solidarität. Das würde voraussetzen, Menschen mit der Fähigkeit, dass sie die kleinen Räume und die kleinen Zeiten transzendieren. Und jetzt beginnt natürlich schon von der Sprache her der interdisziplinäre Dialog zum Stichwort, wie weit reicht die Transzendenz jener Welt, die ich mit meinem Bewusstsein besiedle, wo ich zu Hause bin. Das ist eine religiöse Frage wie eine soziologische Frage gleichzeitig. Und das ist für mich ein Musterbeispiel, wo sowohl in der Sozialwissenschaft wie in der Theologie neue Fragen entstehen können. Aus einem gemeinsamen Interesse heraus, zum Beispiel aus der Frage heraus, wie kann durch den Beitrag auch christlicher Kirchen in den Menschen in Europa beispielsweise Solidarität vermehrt werden. Die Kirchen verlassen sich zurzeit auf den ethischen Appell. Ich misstraue diesem ethischen Appell, weil es im Grunde genommen im Vergleich gesprochen, in einem Bild gesprochen, so viel bedeuten würde, einem Lahmen zu sagen, er soll schneller laufen. Das ist so, wie wenn ich einem Menschen, der nicht solidarisch sein kann, wie die Forschung zeigt, aus sehr tiefen Ängsten heraus nicht solidarisch ist, sage, sei solidarisch. Dass ein solches Gesetz, ein solcher ethischer Imperativ nicht frei macht von dem Unglück auch des modernen Menschen, dass das, was wir wünschen, dass wir das nicht zusammenbringen, während das, was wir nicht wünschen, unentwegt tun. Natürlich gehört dann zu den Fragen der pastoralen Futurologie nicht nur diese Frage der Solidarität, obwohl ich sie für die Schlüsselthematik zurzeit halte, sondern da gehören viele weitere dunkle Fragen dazu. Gibt es nicht auch in unserem christlich-theologischen Erbe Positionen, die für die Zukunft eher hinderlich als förderlich sind? Nehmen Sie aus der deutschen Diskussion Karl Ammery, der den Kirchen vorwirft, durch ihren Begriff der Vorsehung die Verantwortung der Menschen für die Welt im Grunde genommen unterwandert zu haben. Oder dass die Verkündigung zum Beispiel unter dem Rückgriff auf Texte der Genesis, seid fruchtbar und mehret euch, macht euch die Erde untertan, das Christentum in der Rezeption solcher alter Texte einen massiven Beitrag geleistet hat zur ökologischen Beschädigung der Welt. Und auch Barney, den ich am Anfang zitiert habe, aus Global 2000, bekennt einwandfrei, dass seine Kollegen oft sagen, die Zukunft lässt sich nur ohne die konkreten Religionen meistern. Der Beitrag der Religionen hindert mehr, als er fördert. Und ich denke, solche Vorwürfe von Futurologen sind ernst zu nehmen. Es gibt auch destruktive Kräfte im religiösen Erbe. Es gibt auf dem Balkan zurzeit einen religiös aufgeladenen destruktiven Nationalismus. Es gibt in Nordirland eine religiöse Aufladung sozialer Konflikte. Es gibt möglicherweise eine Interpretation alter biblischer Positionen, die man über Jahrhunderte ohne Gefahr vortragen konnte, weil die Wirkungen nicht sichtbar wurden, aber die heute nicht mehr gehen. Und so ist es wirklich eine ernstliche Frage des Barney an die großen Religionen, welche alte Positionen der Religionen sind auch revidierbar? Und welche Fähigkeit haben religiöse Traditionen zu einer solchen Reform? Ich möchte das so stehen lassen und nur noch als Abgesang sagen, dass ein Thema die pastorale Futurologie zurzeit relativ wenig interessiert, und das ist die Zukunft der Kirche selbst. Meine persönliche Position ist, dass eine Kirche, die sich ihrem Auftrag gemäß in einer Spiritualität des Philipperhymnus bis in die eigene tödliche Kenosis einmischt in die Geschichte der Welt, dass diese Kirche um ihre eigene Zukunft überhaupt keine Sorge haben muss. Und ich glaube zweitens, dass aus der Art der Kirche, aus der Kraft des ihr anvertrauten Evangeliums, in diesen transdisziplinären Bemühen um die weitere Entwicklung der Welt, wenn sie sich hier wirklich ernstlich einmischt, dass der Kirche daraus eine Sozialform erwächst, die auch ihre Zukunft sichert. Alle, die sich heute nur um die Kirche kümmern und ihr eigenes Überleben, werden wahrscheinlich nur dazu beitragen, dass eine alte Sozialform der Kirche schneller vergeht, als diesen Ängstlichen angenehm ist. Ich danke Ihnen einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Amen. Ringraziamo profondamente il professor Zulener, il quale ci ha fatto una lezione magistrale, ricca, densa, che non ci dispensa dal leggere il suo volume, i quattro volumi, e lo ringraziamo anche per la sorrenità viennese del suo parlare tedesco, che assomigliava un po' a Strauss e ai valzer viennesi, ma comunque... Molte grazie e soprattutto perché ci ha, direi, con fervore anche immessi nella problematica molto molto concreta rispetto alle teorizzazioni di ieri e alle prognosi un tantino generiche di oggi, siamo entrati anche in problemi molto molto particolari.